komm, Geliebte, komm, wir ziehen nach Santa Fe. Komm, Geliebte, komm. Wir nehmen unsere Träume mit und bauen uns eine Hütte aus Silbergras und Ried. Ich fang uns Fische mit der Hand, wir laufen nackt durch unser Land und lieben uns im heißen Sand und lachen uns um den Verstand. Komm mit nach Santa Cher. Nein, Geliebte, nein, nicht erst im nächsten Jahr. Nein, Geliebte, nein. Im nächsten Jahr sind wir schon fett, ertrinken stumm und traurig in unserem Ehebett. Und ich bestelle brav ein Feld, wir schreiten Arm in Arm gequält, mit schmalen Lippen zählen wir Geld und träumen von der großen Welt und nicht von Santa Cher. Ja, Geliebte, ja, ich bleibe hier bei dir. Ja, Geliebte, ja, nimm diesen Ring und wein nicht mehr. Und diese grüne Perle, die ist aus Santa Cher. Und bald hast du ein schönes Kind, ich schließ das Fenster vor dem Wind, bestell mein Feld und werde blind, versuch zu träumen, dass wir sind weit weg in Santa Cher. Nein, Geliebte, nein, jetzt ist es schon zu spät. Nein, Geliebte, nein. Wir fahren nicht mehr nach Santa Fe. Es ziehen zu grüne Schleier nach dorthin übers Meer. Geplatzte Fische faul im Sand, vermint ist überall das Land. Wer nackt läuft, der ist bald verbrannt. Wer leben will, der braucht Verstand. Heute in Santa Cher. Komm, Geliebte, komm in unser Santa Cher. Komm, Geliebte, komm. Ich schenk uns diesen Bungalow. Er ist gedeckt mit Ried und Silbergras und Stroh. Vom Sessel aus siehst du die See. Auf jenen Bergen liegt stets Schnee. Und diese Ruhe stört man nie. Wir sind so alt und brauchen sie in unserem Santa Cher.